Erster mein Sohn, höre auf mich. Ich gebe dir gute Ratschläge. Zweiter, so denkst du gut nach. Du sprichst kluge Worte. Dritter, fremde Frauen reden sehr süß. Ihre Worte sind glatt wie Öl. Vierter, später ist es aber bitter. Es tut weh wie ein scharfes Schwert. Fünfter, ihre Wege führen dich zum Tod. Sie bringen dich ins Grab. Sechster, sie finden den guten Weg nicht. Ihre Wege sind falsch. Sie wissen nicht, wohin sie gehen. Siebter, meine Söhne, hört auf mich. Folgt meinen Worten genau. Achter, bleib weit weg von ihr. Geh nicht zu ihrem Haus. Neunter, sonst verlierst du deine Kraft. Du gibst deine Jahre einem bösen Mann. Zehnter, Fremde sollen nicht dein Geld nehmen. Deine Arbeit soll nicht anderen gehören. Elfter, am Ende wirst du stöhnen. Dein Körper wird schwach sein. Zwölfter, du wirst sagen, ich habe gute Lehre gehasst. Mein Herz wollte keine Ermahnung. Dreizehnter, ich habe meinen Lehrern nicht zugehört. Ich habe nicht auf sie gehört. Vierzehnter, ich wäre fast in großes Unglück geraten. Das wäre vor allen Leuten passiert. Fünfzehnter, trinke Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Trinke, was aus deiner Quelle kommt. Sechzehnter, soll dein Wasser nach draußen fließen? Soll es auf die Straße fließen? Siebzehnter, es soll nur dir gehören. Nicht anderen Leuten. Achtzehnter, dein Brunnen soll gesegnet sein. Freue dich an deiner Frau. Neunzehnter, sie ist wie ein schönes Tier. Ihre Liebe soll dich immer glücklich machen. Ihre Liebe soll dich immer erfüllen. Zwanzigster, mein Sohn, warum willst du eine fremde Frau? Warum umarmst du eine fremde Frau? 21. Gott sieht alle Wege der Menschen. Er kennt alle ihre Schritte. 22. Ein schlechter Mensch wird von seinen Fehlern gefangen. Seine Sünden halten ihn fest. 23. Er stirbt, weil er nicht lernen wollte. Seine große Dummheit bringt ihn zu Fall.